Erster am Anfang machte Gott den Himmel und die Erde. Zweiter, die Erde war leer und dunkel. Gottes Geist war über dem Wasser. Dritter, Gott sagte, es soll Licht werden. Und es wurde hell. Vierter, Gott sah das Licht. Er fand es gut. Er trennte das Licht von der Dunkelheit. Fünfter, Gott nannte das Licht Tag. Die Dunkelheit nannte er Nacht. Das war der erste Tag. Sechster, Gott sagte, es soll eine Grenze im Wasser geben. So trennte er das Wasser. Siebter, Gott machte diese Grenze. Ein Teil vom Wasser war oben, der andere Teil war unten. Achter, Gott nannte die Grenze Himmel. Es wurde Abend und Morgen. Das war der zweite Tag. Neunter, Gott sagte, das Wasser unter dem Himmel soll an einen Ort fließen. Dann kam das trockene Land. Zehnter, Gott nannte das Land Erde. Das Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Elfter, Gott sagte, auf der Erde sollen Pflanzen wachsen. Es gab Gras und Bäume mit Früchten. Zwölfter, die Erde brachte grünes Gras und Bäume mit Samen hervor. Gott sah, dass es gut war. Dreizehnter, es wurde Abend und Morgen. Das war der dritte Tag. Vierzehnter, Gott sagte, es soll Lichter am Himmel geben. Sie trennen Tag und Nacht und zeigen die Zeit. Fünfzehnter, diese Lichter sollen am Himmel leuchten und die Erde hell machen. Es passierte so. Sechzehnter, Gott machte zwei große Lichter. Die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. Er machte auch die Sterne. Siebzehnter, Gott setzte sie an den Himmel. Sie sollten die Erde hell machen. Achtzehnter, sie sollten über Tag und Nacht herrschen. Gott sah, dass es gut war. Neunzehnter, es wurde Abend und Morgen. Das war der vierte Tag. Zwanzigster, Gott sagte, im Wasser sollen viele Tiere leben. Vögel sollen am Himmel fliegen. Einundzwanzigster, Gott schuf große Meerestiere und alle Fische. Er schuf auch alle Vögel. Gott sah, dass es gut war. 22. Gott segnete sie. Er sagte, bekommt viele Kinder und füllt das Wasser und die Erde. 23. Es wurde Abend und Morgen. Das war der fünfte Tag. 24. Gott sagte, die Erde soll Tiere hervorbringen. Es gab Haustiere, wilde Tiere und Kriechtiere. 25. Gott machte alle Arten von Tieren auf der Erde. Gott sah, dass es gut war. 26. Gott sagte, wir wollen Menschen machen. Sie sollen wie wir sein. Sie sollen über alle Tiere herrschen. 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Er schuf sie als Mann und als Frau. 28. Gott segnete sie. Er sagte, habt viele Kinder. Herrscht über die Fische, die Vögel und alle Tiere. 29. Gott sagte, ich gebe euch alle Pflanzen und Früchte als Nahrung. 30. Alle Tiere sollen grünes Gras und Pflanzen essen. Und so geschah es. 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Das war der sechste Tag.